nicht fassen, was du mich hast sitzen lassen, wo ich von den letzten Geld die Blumen hab für dich bestimmt. Und weil du nicht bist gekommen, hab ich sie vor Wut genommen, ihre Kämpfen abgerissen und